ein Wunder, er ist so geil. Pff, du brauchst 3 Sekunden und es ist kein Wunder. Ich speed 100 Mal besser als der S-Tier, besser als dein S4. Und wir trinken unser Bier jeden Tag. Hofbräu engagiert diesen Funk, so als wäre Träger. Mann, ich werde Träger, beweg meinen Arsch im erst 'ne Woche später. Yeah, und ich bin stolz auf mich, my man. Auf Straße labern mich Leute an, die ich nicht mal kenn. Wollen sie ein Autogramm? Nein, Mann, sie fragen nach einem Euro. Fuck you, Alter, ich hab kein Euro. Und du bist wirklich so ein funniger Typ. Halt's Maul und hol dir jetzt die Oris an ihr P. Scherz, this is true, wie erfreich. Kümmere mich um deine Frau, gute Nacht, Mann. Was hältst du von der Szene? Wie was, Alter? Pff, Szene, Mene, dies, das, Alter. Männer couldn't care less. Und ich pump diesen Track und der, diese Buddel auf Ex. Das ist Falk und Rap, Falk ist back. Passt zusammen wie 12-jährige Wald und Sex. Oder Sex und Keller, Rape einsperren, das braucht ihr. Diese Line mit mich, mein Freund mit Austria. Na, der musste sein. Jemand hat mich mal gefragt, wen ich so cool finde. Ich wusste keinen, das ist wirklich zu viel für mich. Ein Text pro Woche schreiben ist wirklich zu viel für dich. Und dein Ego ist so klein wie dein Schwanz. Mein Schwanz ist groß wie die Welt, mein Ego super. Jetzt hier ist ne super Welt. Überall rosa Schleifen, bei Mädchen mit Pigtails krieg ich ein Obersteifen. Mein Schwanz reicht von hier bis Bolivien und lernt was über Tickerei. Doch ich bin nicht auf Koka angewiesen. Ich acte wie mit nem dritten Ei. Fickerei, Schlägerei, Polizei. Dies Leben liest sich wie ein Drehbuch, nur leider bin ich nicht mit dabei. Schenk mir noch ein Licker ein. Ich muss entspannen, life is a bitch, steck ihn mitten rein. Yeah.